Seht mal meinen Regenschirm, ist der nicht schön? Jetzt kann ich bei jedem Wetter auf die Straße gehen. Klapp, ich spann ihn auf über meinen Kopf. Und nun kann es regnen, Tropf, Tropf, Tropf. Rennt dann jemand ohne Schirm an mir vorbei? Ruf ich unter meinem Schirm, ist noch ein Plätzchen frei. Dann halte ich den Schirm über unseren Kopf und nun kann es regnen, Tropf, Tropf, Tropf. Doch den allerschönsten Schirm, den es nur gibt, den hat unser Vater in dem Himmel, der uns liebt. Unter seinem Schirm sind wir wohl bewacht. Er ist über uns bei Tag und Nacht.